Der Assistent war ein junger Doktor, Wolf McFarlane, der besondere Liebling aller etwas leichtsinnigen Studenten, geschickt, ausschweifend und skrupellos bis zum Äußersten. Er war im Ausland gewesen und hatte dort studiert. Sein Benehmen war leicht, nur etwas anmaßend, und in Theatersachen galt er als Autorität. Auch war er gewandt auf der Eisbahn und den Spielplätzen mit Schlittschuhen und Golfkeule, kleidete sich mit gewagtester Eleganz und hielt sich, um seinem Ruhme den letzten Glanz zu verleihen, ein Gig und einen kräftigen Traber. Mit Fettes verkehrte er auf freundschaftlichem Fuße. In der Tat verlangte ja ihre beiderseitige Position eine gewisse Gemeinschaftlichkeit der Lebensführung. Wenn Leichen knapp wurden, pflegte das Paar in McFarlanes Gig über Land zu fahren, um irgendeinen einsamen Friedhof aufzusuchen und zu entweihen. Vor Morgengrauen kehrten sie dann mit ihrem Raube zu der Pforte des Seziersaales zurück. An diesem unheilschwangeren Morgen stellte sich McFarlane früher ein, als es seiner Gewohnheit entsprach. Fettes hörte ihn kommen, traf ihn bereits auf der Treppe, erzählte ihm die Geschichte und zeigte ihm die Veranlassung seiner Sorge. McFarlane prüfte die Male an dem Körper. »Ja«, sagte er mit einem Nicken, »das sieht faul aus.« »Nun, was soll ich tun?« fragte Fettes. »Tun«, erwiderte der andere. »Warum willst du etwas tun? Je weniger man über diese Sache spricht, desto besser.« »Aber die Male könnten doch auch anderen auffallen«, widersprach Fettes. »Das Mädel war so bekannt wie Castle Rock.« »Nun hoffen wir, dass das nicht geschieht«, entgegnete McFarlane. »Na und, wenn die Strangulierungszeichen wirklich jemandem auffallen, was tut's? Du hast sie jedenfalls nicht bemerkt, verstanden? Und damit Schluss.« »Tatsache ist, dieses Geschäft dauert schon allzu lange. Stöbere den Schlamm auf und du bringst K. in die tollste Klemme. Und auch du selbst gerätst in eine verzweifelte Patsche und ich ebenfalls. Möchte wissen, wie wir uns vor einer christlichen Zeugenschranke ausnehmen würden oder was zum Teufel wir zu unserer Entschuldigung anführen sollten. Für mich, weißt du, steht etwas absolut fest, dass, praktisch gesprochen, alle unsere Leichen durch Mord beschafft worden sind.« »McFarlane«, schrie Fettes. »Na, hör mal«, höhnte der andere, »als ob du das nicht schon selbst vermutet hättest.« »Vermuten ist eine Sache für sich.« »Ja, und Beweise wieder was anderes, das weiß ich. Ich bin übrigens genauso beunruhigt wie du, dass man dies hier«, dabei schlug er mit seinem Stock auf den Leichnam, »zu uns geschafft hat. Das Beste, was man tun kann, ist, die Leiche nicht zu erkennen und«, fügte er kaltblütig hinzu, »ich erkenne sie tatsächlich nicht.